Ich komme wieder. Sein Versprechen aus dem ersten Terminator-Film von 1984 hat Arnold Schwarzenegger gehalten. Noch zweimal ist er als Kampfroboter aus der Zukunft wiedergekommen, bevor er sich vor 5 Jahren endgültig in die Politik verabschiedet hat. Aus dem Terminator ist ein Gouverneur geworden, die freigewordene Stelle an den noch wenig bekannten australischen Darsteller Sam Worthington gegangen. Ersetzen kann der seinen Vorgänger im mittlerweile 4. Film der erfolgreichen Kinoserie jedoch nur schwerlich, denn für das Publikum sind Schwarzenegger und der Terminator eins gewesen. Aber nicht nur beim Vergleich der Hauptdarsteller schneidet die Fortsetzung schlecht ab. Mit dem ehemaligen Videoregisseur McGee auf dem Regiestuhl ist nicht annähernd ein Ersatz für James Cameron gefunden worden, der die ersten beiden Teile inszeniert hat. Offensichtlich waren sich die Produzenten der Schwächen von vornherein bewusst. Warum sonst hätten sie zusätzlich einen namhaften Darsteller engagiert? Christian Bale, der Star aus den beiden letzten Batman-Abenteuern, verkörpert den zweiten zentralen Charakter der apokalyptischen Geschichte vom Kampf der Menschen gegen die übermächtigen Maschinen. Bale ist John Connor, Anführer des Widerstands. Ich kenne dich. Ich habe deine Stimme über Funk gehört. John Connor. Natürlich kennst du mich. Du wurdest hergeschickt, um mich zu töten. Um den Anführer umzubringen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Wieso bist du sonst hier? Dem erfahrenen Terminator-Zuschauer dürfte die Ausgangssituation bekannt vorkommen. Wieder einmal, jetzt im Jahr 2018, muss John Connor herausfinden, ob der Cyborg ihn nun umbringen will oder aber auf seiner Seite steht. Konfus und ohne auch nur einen Funken Spannung zu erzeugen, hat Regisseur McGee sein Endzeitspektakel in Szene gesetzt. Beliebig lässt er eine Actionsequenz auf die nächste folgen, blendet völlig die Zivilisationskritik der ersten Teile aus und hat außerdem noch die selbstironischen Momente der Filmreihe vergessen. Die Akteure bleiben blass und die Handlung besitzt nicht die geringste Zugkraft. Terminator, die Erlösung, heißt der vollständige Titel. Genau darum wird auch der Zuschauer betteln, nach dieser knapp zweistündigen, lauten und hohlen Materialschlacht. Terminator, die Erlösung von McGee, enttäuschend. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte hier. Aha. Ja, da brauchen Sie ein Auto. Was wollen Sie denn da im Wald, hä? Sie verstehen mich nicht. Nichts verstehen. Servus, Hans. Das ist bei dir ganz in der Nähe. Kannst du die Dame aus Vietnam mitnehmen? Ja, mach ich. Das wär's ja nett. Nicht aus Vietnam, sondern aus Japan stammt die junge Frau, die in einer Polizeistation im Ostallgäu nach dem Weg fragt. Die Studentin Aki ist nach Deutschland gereist, um den Ort aufzusuchen, der als roter Punkt auf einer Landkarte eingezeichnet ist. Die Karte hat Aki zusammen mit anderen Erinnerungsstücken an ihre Eltern in einem alten Paket gefunden. Der rote Punkt, der das Ziel der Spurensuche markiert, ist auch der Titel des ersten Spielfilms der in Deutschland lebenden Japanerin Marie Miyayama. Also der Punkt hier, weißt du, der kann hier überall sein. So genau kann man das nicht sagen. Verstehst du? Was gibt es denn hier? Es gibt Stein. Stein. Was denn für einen Stein? Den finden wir schon. Dass es sich bei dem Stein, den Aki mit Hilfe des 18-jährigen Elias finden wird, um einen Gedenkstein handelt, ist keine große Überraschung. Vor 18 Jahren sind Akis Eltern bei einem Verkehrsunfall im Ostallgäu ums Leben gekommen. Auch dass Elias Vater, dem Aki bereits in der Polizeistation begegnet ist, etwas mit dem Unfall von damals zu tun hat, ahnt der Zuschauer schnell. Aki, was machen Sie da? Ich mache Picknick. Wo denn? Gedenkstein. Darf ich Sie dorthin begleiten? Ja. Obwohl der rote Punkt eine nicht gerade kunstvoll gestrickte, viel zu vorhersehbare Geschichte erzählt, ist Marie Miyayama ein atmosphärisch dichter Film über Trauerarbeit gelungen. In ruhigen, fast kontemplativen Bildern setzt die Regisseurin auf kleine Gesten statt auf große Gefühlsausbrüche. Der rote Punkt von Marie Miyayama, akzeptabel. Ein weiteres Spielfilmdebüt, Jakobs Bruder von Daniel Walter, zeigt Christoph Maria Herbst und Klaus J. Behrendt als ungleiches Brüderpaar. Lorenz, warum bist du hier? Mama geht's nicht gut. Der ist noch nie gut gegangen. Die ist krank, richtig krank. Was heißt denn das, richtig krank? Mama hat Alzheimer und sie weiß es noch nicht. Jakob, du musst mit mir nach Hause fahren. Die Krankheit der von Hannelore Elsner gespielten Mutter wird die beiden entfremdeten Brüder wieder einander näher bringen. Doch vor der Familienzusammenführung gilt es, eine Fahrt in einem klapprigen Auto zu überstehen. Die langatmige, mit Hindernissen gespickte Reise wird zur tragikomischen Therapiesitzung. Daniel Walters Roadmovie ist so holprig geschrieben und inszeniert, dass man Mitleid mit den beiden Hauptdarstellern bekommt. Jakobs Bruder von Daniel Walter, ärgerlich.